Moskau, das Sacharow-Zentrum. Prominente stellen in einem Theaterprojekt Gerichtsprozesse gegen Künstler nach. Die Tür ist verriegelt. Draußen steht eine Rotte Kosaken. Sie sind offensichtlich bewaffnet. Schließlich geht ein prominenter Meinungsmacher der russischen Konservativen vor die Tür, Maxim Schewtschenko. Hier gibt es keine Gotteslästerung. Ich gebe euch mein Wort. Es liegt Schnee und es regnet. Die Kosaken tragen zottelige Fellmützen, lange Mäntel, Stiefel, am Gürtel Dolche. Und Aufnäher auf den langen Mänteln. Orthodoxie oder Tod steht darauf. Darunter ein Totenkopf mit einem Dolch zwischen den Zähnen. Sie tragen Schnurrbärte, haben leicht gerötete Gesichter. Mit schmalem Mund fixiert der Anführer der Rotte Schewtschenko. Andere nehmen die Wachleute und Journalisten in den Blick. Russlands Gotteskrieger. Renaissance des Kosakentums. Ein Feature von Thomas Franke. Jetzt will ich Ihnen aber sagen, Maxim, wie sich das für uns Kosaken darstellt. Für uns bleiben Sie wild gewordene Fotzen, die das Thema immer und immer wieder in die Öffentlichkeit bringen. Und dazu noch vor ausländischen Journalisten. Gemeint sind die Performerinnen von Pussy Riot. Auch ihr Prozess wird drinnen nachgestellt. Niemand breitet hier das Thema aus. Wir ordnen das Ganze. In Russland darf man alles sagen und schreiben. Wir leben nicht mehr in der Stalin-Zeit. Sind Sie etwa für Stalin? Ich bin nicht für Stalin. Es sind drei Prozesse gegen die Kunst, die an dem Wochenende im Sacharow-Zentrum nachgestellt werden. Vorsicht Religion, verbotene Kunst und der Prozess gegen die Frauenaktionsgruppe Pussy Riot. Bei allen drei Verfahren hatten die Ultraorthodoxen harte Bestrafungen gefordert und die Gerichte gegen die Künstler entschieden. Wir wünschen uns, dass diese Hündinnen für immer vergessen werden und dass sich überhaupt niemand mehr an sie erinnert. Der Staat hat sein Urteil gefällt. Das muss reichen. Entschuldigen Sie, zu welchem Heer gehören Sie? Zu den Kizlyar-Kosaken. Wie heißt euer Ataman? Spirin. Spirin ist ein guter Kamerad von mir. Ich sage Ihnen noch einmal, hier passiert nichts, was den Rahmen der Verfassung sprengt. Und wir, ich bin auch ein Orthodoxer, lassen das auch nicht zu. Wenn Sie einfach teilnehmen wollen als Zuschauer im Saal, bitte. Für alle ist aber kein Platz. Dann bitte ich darum, dass 5 von Ihnen reingelassen werden. 5 Leute bitte. Sie hätten keine Feuerwaffen dabei, beteuern die Kosaken. Dann gehen 5 von ihnen in den Saal, um zu sehen, ob drinnen nicht doch etwas Antiorthodoxes oder Antirussisches passiert. Ein wenig verunsichert zwängt sich der Spähtrupp durch die Reihen der Zuschauer. Misstrauisch beäugen sie den nachgestellten Gerichtssaal. Im Zentrum der Richtertisch, rechts und links Anklage und Verteidigung, am Rand Schöffen. Kameras filmen das Geschehen. Ein paar Zuschauer rücken zusammen. Die Kosaken setzen sich. Ihre Mäntel behalten sie an. Die Fellmützen auch. Der nachgestellte Prozess gegen Pussy Riot geht weiter. Schewtschenko, den die Kosaken als radikalen Ideologen der Orthodoxie schätzen, argumentiert als Ankläger. Geduldig hört die freigelassene Pussy Riot-Künstlerin Jekaterina Samusevich zu. Nach wenigen Minuten verlassen die Kosaken sichtlich irritiert den Saal. Sie begreifen bis zum Schluss nicht, was dort passiert. Und langweilig ist es ihnen offensichtlich auch. Okay. Die Rotte zieht ab. In Autos, nicht zu Pferde. Entwicklungsstrategie der Russischen Föderation in Bezug auf russische Kosaken, September 2012. Russische Kosaken sind integraler Bestandteil der Zivilgesellschaft. Die russischen Kosaken sollen weiterhin in den besten historischen Traditionen dem Staat und dem Wohle des Volkes dienen. Dazu gehört, dass sie Verpflichtungen übernehmen, die jüngere Generation würdig zu erziehen. Sie sollen dazu beitragen, die interethnische Stabilität in der Russischen Föderation zu festigen und zum Erhalt und zur Entwicklung der Kultur der Völker der Russischen Föderation beitragen. Dazu gehört auch die Förderung der patriotischen, seelischen, sittlichen und körperlichen Erziehung der Jugend. Und dazu gehören neuerdings auch Patrouillen der Kosaken in Moskau und in anderen russischen Städten. Wer daran teilnehmen will, muss eigentlich nichts wissen oder können. Er muss sich nur in staatliche Kosakenregister eintragen lassen. Und das kann jeder, der sich zu traditionellen Werten bekennt und christlich-orthodox ist. Kosaken als Vorfahren braucht man nicht. Eine 10-spurige Straße in Kusminki, einem Randbezirk von Moskau. Wohnhäuser mit mehr als 20 Stockwerken, dazwischen heruntergekommene Mietskasernen aus den 60er Jahren, ein Blumenladen, Buden mit Fastfood, Handyläden. Aus dem Metroeingang hetzen Leute zu Bussen und Minibussen, die sie nach Hause in die Außenbezirke bringen. Feierabendverkehr. 3 Kosaken machen sich zur Patrouille bereit. Ihr Ziel ist die Ordnung. Valeri Karuntsche holt eine Karte aus der Tasche. Darauf eingezeichnet eine Route einmal um den Block. Um ihre Autorität zu unterstreichen, tragen sie breite Polizeimützen, Wetterjacken mit Wappen auf dem Arm, Hosen mit rotem Streifen. Vassili Salavjov ist der Anführer. Er ist Oberst im Kosakenheer. Valeri Karuntsche ist eigentlich Ingenieur. Der dritte, Alexei Ulyanov, ist Koch. Sie gehen zu Fuß. Da gehen wir dann Richtung Metro. Dort sind illegale Händler. Fliegende Händler stehen in ganz Moskau in der Nähe von Metrostationen und Märkten. Sie verkaufen Obst und Gemüse, Marmelade und Kräuter, oft aus dem eigenen Garten. Auf geht's. Ich habe 2 Abschlüsse. Ich bin Ökonom und Marktforscher. Mein Urgroßvater war Ataman im Gebiet Orlov. Atamane sind die obersten Kosaken. Auch mein Großvater war Kosake. Ich war erst ein Kosakenkind, dann ein junger Kosake. In der Armee war ich bei der strategischen Raketentruppe. Vor dem Eingang zur Metro entdecken sie einen dunkelhäutigen Mann. Er ist etwa 20 Jahre alt und verteilt Werbezettel. Alexei Ulyanov spricht ihn an. Los, die Genehmigung. Ein 2. Mal erkläre ich dir nicht. Hat er Dokumente? Verstehst du Russisch? Die Kosaken stehen im Kreis um den jungen Mann herum. Sie beraten kurz, ob sie den Migrationsdienst rufen sollen. Der Mann mit dem Werbezetteln blickt nervös und scheint eingeschüchtert. Los, verschwinde. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Eilig verdrückt sich der junge Mann. Die Kosaken ziehen weiter. Ein anderer, ebenfalls junger Mann, steht mit Setzlingen und Nüssen auf dem Bürgersteig. Als er die Kosaken sieht, verzieht er den Mund und macht eine abfällige Handbewegung. Er kennt die 3 schon. Die Kosaken bauen sich vor ihm auf. Einer zückt einen Zettel und einen Stift. Salavjov versucht mit Einsatz des Zeigefingers Autorität herzustellen. Hör auf damit und geh arbeiten. Man kann Arbeit finden in der Heldenstadt Moskau. Anführer Salavjov wendet sich von dem erwischten Händler ab und spricht mich direkt an. Solche Typen wollen keine Steuern zahlen. Sie sind gewohnt zu stehlen. Wir aber, die anständige Gesellschaft, wir müssen auf dem Gebiet der Russischen Föderation Ordnung schaffen. Wir sind hier zwar nicht Europa, doch diese Leute müssen lernen, Gesetze einzuhalten. Wenn wir das gut hinkriegen, werden wir einen blühenden und glücklichen Staat haben. Der junge Mann kommt aus Sibirien. Die Kosaken würden ihn am liebsten dorthin zurückschicken. Ich studiere in Moskau. Und statt zu studieren, stehst du hier rum? Du musst deine Hausaufgaben machen, nicht das hier. Wenn du dieses Gesetz missachtest, bist du auch bereit, gegen alle anderen Gesetze zu verstoßen. Das stimmt nicht. Na klar, du zeigst dir eine kriminelle Ader. Hast du gedient? Nein. In unserem Staat ist der Armeedienst jedem Bürger eine Ehrensache. Das ist eine Pflicht, die jeder Bürger erfüllen muss. Du bist doch ein Schmarotzer. In der Sowjetunion gab es dafür eine ordentliche Gefängnisstrafe. Jetzt aber haben sie den Leuten Bewusstsein gegeben. Niemand schlägt sie, niemand verhaftet sie. Damals gab es vielleicht 10 Jahre für sowas. Glaub es oder nicht, 10 Jahre konnte man für sowas sitzen. Jetzt aber entwickeln die Leute Selbstbewusstsein. Sie sollen Persönlichkeiten sein. Aber was ist das für eine Persönlichkeit, wenn er hier steht, gegen das Gesetz verstößt und dabei auch noch sagt, dass er es wieder tun wird? Solche Leute muss man umerziehen. Wie in der Sowjetunion, in den 20er Jahren, als Arbeitslager eingerichtet wurden. Damals wollten die Leute auch nicht arbeiten. Sie wollten demonstrieren und Revolution machen. Deshalb wurden Arbeitslager geschaffen, um die Leute umzuerziehen. Später wurde das übertrieben, aber die Idee an sich war gut. Die Kosaken drohen, die Polizei zu rufen. Wenn die kommt, wird die Ware beschlagnahmt. Zusätzlich wird eine Strafe von 2.500 Rubel fällig. Die Ware kann der Händler gegen eine Kaution von 5.000 Rubel zurückkriegen. Insgesamt macht das etwa 180 Euro. Der Verkäufer kennt die Prozedur. Ich habe Sprachdiplom, Deutschdiplom. Haben Sie Angst? Ja. Vor dem? Ja. Warum laufen Sie nicht einfach weg? Sie laufen schneller. Ich weiß nicht. Ich kann laufen, aber... In diesem Moment will ich nicht. Aber kann. Für mich Kosaken sind niemand. Die Polizei kommt nicht. Die Kosaken langweilen sich. Solowjow telefoniert. Die anderen beiden schauen gelangweilt auf den Verkehr. Nach 20 Minuten ist ihre Aufmerksamkeit für den Studenten erloschen. Ehe die Kosaken es gemerkt haben, ist er mit seiner Ware in der Menge verschwunden. Der Bezirk Sokolniki. Vor 100 Jahren ein Dorf vor den Toren Moskaus. Ein bewachtes Gelände. Es gehört der russisch-orthodoxen Kirche. Neben dem Tor steht ein Wachhäuschen. Eine russische Fahne weht. Auf dem Gelände rote Backsteingebäude. 2-3 Stockwerke hoch. Leicht angegammelt. Am größten Haus prangt ein Christusbild. Gülden angeleuchtet. Darum der Umriss eines goldenen Zwiebelturms mit orthodoxem Kreuz. Dmitri Njenarokov, 46 Jahre alt, trägt grüne Kampfmontur und hat sich einen Fusselbart stehen lassen. Er ist Trainer bei der russischen Armee, Pope und Kosake. In Sokolniki bildet er Elitekämpfer im Nahkampf aus. Kommen Sie. Ein junger Mann verneigt sich, küsst Njenarokov die Hand. Der legt ihm segnend die andere auf den Kopf. Auf diesem Gelände stand der Palast von Zar Alexei Michailowitsch Romanow. Er hat hier in Sokolniki gejagt. Der Zustand der Gebäude ist natürlich bedauernswert. In den 30er Jahren war hier ein NKWD-Gefängnis. Hier wurden Menschen wegen ihres Glaubens, ihrer Zugehörigkeit zur Aristokratie, wegen gesunden Menschenverstands eingesperrt, gequält, gefoltert und getötet. Der NKWD gehört wie der KGB zu den Vorgängern des heutigen Geheimdienstes FSB. Seine Verbrechen werden nicht aufgearbeitet. Präsident Putin kommt selbst aus dem Geheimdienst. Es gibt keine Opferzahlen, weil die KGB und FSB Archive bisher immer noch nicht ganz geöffnet sind. Deshalb können wir das Ausmaß der Tragödie nicht erfassen. Ich kann nur sagen, meine Vorfahren wurden auf dem Übungsplatz Butovo erschossen. Das ist im Süden Moskaus. Allein in Butovo liegen 200.000 Tote und es gibt viele solche Butovos in Russland. Und da kommen wir praktisch zum Thema Kosaken. Das Kosakentum als Stand von geborenen Kriegern wurde vernichtet. Nach vorsichtigen Schätzungen wurden in der Stalinzeit 2,5 bis 3,5 Millionen Kosaken umgebracht. Die Kosaken inszenieren sich gerne als Opfergruppe. Dabei ist äußerst umstritten, wer eigentlich Kosake war und ist. Und ob diese Gruppe stärker unter den stalinschen Repressionen gelitten hat als andere, darf bezweifelt werden. Einheitliche politische Haltungen hatten Kosaken ohnehin nie. Kosaken waren ursprünglich freie Reiterverbände im Süden Russlands. Dazu gesellten sich Leibeigene, Abenteurer, Ketzer und Deserteure. Das war im 15. Jahrhundert. Mal verteidigten sie das Zarenreich gegen asiatische Reiterhorden, mal kämpften sie gegen den Zaren, gegen Frondienste und Leibeigenschaft. In der Revolution 1917 stellten sie sich auf die Seite des Zaren und kämpften gegen die Bolschewiki. Deshalb wurden viele Kosaken nach der Revolution hingerichtet. Einige verließen die Sowjetunion. Im Zweiten Weltkrieg kämpften einige Kosaken auf der Seite Deutschlands, andere dienten in der Roten Armee. Njena Rokov führt mich in den Raum, den die Kirche den Kosaken zum Training überlassen hat. Auf dem Boden liegen schmuddelige rote und blaue Matten. Weiter hinten steht ein langer Tisch. An der Wand hängen zwei Ikonen. Als Njena Rokov kommt, sind bereits vier junge Männer in grüner Tarnkleidung beim Training. Sie greifen einander mit Holzmessern an und wehren mit Judowürfen ab. Njena Rokov ruft sie zu sich. Sie beten. Bei Kosaken wird immer gebetet. Im Trainingsraum ist es kalt. An einer Wand hängt ein Plakat. Darauf Schild und Schwert, Symbole des russischen Geheimdienstes. Hinter diesem Schutzschild Männer in dunkler Kampfkleidung mit Helm und Waffen zum Angriff aufgestellt. Im Mittelpunkt des Arrangements wird aus einem Gebet zitiert. Es ist das Plakat der Gruppe Alpha, einer Spezialeinheit des Geheimdienstes FSB. Die Männer, die Njena Rokov hier trainiert, dienen in dieser Truppe. Misstrauisch beäugen sie das Mikrofon. Reden wollen sie nicht. Kosaken sind die wenigsten von ihnen. Nach und nach kommen immer mehr junge Männer in den Saal. Njena Rokov streift sich Lederhandschuhe über und greift nach einem Holzmesser. Dann wählt er einen der Elitekämpfer aus, greift ihn an, legt ihn aufs Kreuz, verdreht ihm den Arm, bis er auf den Boden klopft, weil es wehtut. Die anderen schauen zu. Dann trainieren die Spezialpolizisten ohne ihn weiter. Dmitri Njena Rokov war Mitte der 80er Jahre in die Sowjetarmee eingetreten. Damals war es an der Tagesordnung, dass Rekruten von ihren Vorgesetzten oder von älteren Soldaten gequält wurden. Es gab Todesfälle. Dmitri Njena Rokov beschloss, kämpfen zu lernen. Es kam vor, dass ich meinen Kameraden nicht helfen konnte. Das sind die traurigsten Momente meines Lebens. Da habe ich verstanden, was den Gläubigen fehlt. Mut und Beharrlichkeit im Kampf gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Lüge, gegen die Niedertracht, gegen das Böse. Ich habe angefangen, Kampfkunst zu unterrichten. Zunächst sogenannte Problemjugendliche, junge Alkoholiker und Drogensüchtige. Damals waren fast alle Jugendlichen über 15 Jahre Alkoholiker. Die musste man da irgendwie rausholen. Das konnte man nur mit Liebe zur Heimat und Liebe zu Gott. 1996 erhielt er die Priesterweihe. Das Wiedererstarken des russischen Nationalismus war ihm die Erfüllung eines Herzenswunsches. Er wollte für Werte und Traditionen kämpfen, für den orthodoxen Glauben, das Vaterland und seine Führer, für die Mutter-, Vater-, Kinderfamilie. Alles, was davon abweicht, versteht er nicht und will er nicht. Schon gar nicht so leben wie im Westen. Njena Rokov ist überzeugt, dass freie Gedanken und Toleranz das gesellschaftliche Gefüge gefährden. Und dann kommt er zum Dauerthema vieler Russen, Homosexualität. Ich möchte nicht, dass meine Kinder und Enkel in einer Gesellschaft leben, in der Homosexualität anderen aufgezwungen wird. Ich bin nicht gegen Homosexuelle, aber wenn es die schon gibt, dann sollen sie sich still verhalten. Ich kenne viele Homosexuelle, ich rede mit ihnen, ich versuche sie zu überzeugen. Sie aber adoptieren auch noch Kinder und die Kinder werden dann auch noch homosexuell. Ein homosexueller Mann hat statistisch im Schnitt 500 Partner im Leben. Von was für einer Familie kann da die Rede sein? Njena Rokov glaubt fest daran, dass es Krieg geben wird. Krieg für das wahre Christentum. Und das ist natürlich der russisch-orthodoxe Glaube. Njena Rokov sagt, er sei bereit, in diesen Krieg zu ziehen und er wisse, wogegen er kämpfen werde. Jetzt läuft eine schleichende Expansion des, wie wir es nennen, liberalen Faschismus. Liberaler Faschismus ist, wenn zum Beispiel in Russland, einem Land, in dem traditionelle Werte seit Urzeiten an erster Stelle standen, den Menschen jetzt mit dem Geld des Westens die Achtung von Homosexualität aufgezwungen wird. Wenn wir Verständnis zeigen sollen für Perverse, für die gotteslästerlichen Aktionen in einer Kathedrale. Christliche Vergebung ist eine Sache, das Gesetz ist eine andere. Одно дело христианское прощение, другое дело закон. Im Moskauer Randbezirk Kusminki umrundet die Kosakenpatrouille inzwischen ein Einkaufszentrum. Auf dem Platz davor ein Brunnen, Fahnen wehen. Plötzlich hastet einer der Kosaken über die Straße. Eilig folgen ihm die anderen. Zwischen Büschen sitzt eine kleine alte Frau auf einer Kiste. Vor ihr liegen frische Zwiebeln, Petersiliensträußchen, Dill und rote Beete. Los, los, packen Sie Ihre Sachen zusammen. Wie oft haben wir Sie schon gewarnt, dass man hier nicht handeln darf? Die alte Frau wirkt zerbrechlich. Ihr graues Haar verbirgt sie unter einem Kopftuch. Ihre Haut ist dunkel. Ihre Augen sind asiatisch schmal. Eilig beginnt sie, ihre Ware in die Kiste zu packen. Heute ist der letzte Tag. Ich war nach Hause. Nach Usbekistan. Ich verstehe schlecht Russisch. Was kostet der Dill? 15 für den kleinen Strauß. Sehen Sie, die versteht alles. Mein Bruder arbeitet in der Nähe von Moskau. Er hilft mir ein bisschen. Sehen Sie, so ist das. Die klauen das Gemüse bei irgendwem im Garten. Mein Bruder klaut nicht. Er ist ein sehr ehrlicher Mensch. Er arbeitet hier schon 6 Jahre. Er klaut nie, um Gottes Willen. Wenn wir Sie morgen nochmal erwischen, nehmen wir Ihnen die Ware ab und rufen die Polizei. Naja, dann alles Gute. Danke für Ihr Verständnis. Danke Ihnen. Thomas, siehst du, wir haben überhaupt keine Gewalt angewendet. Alles läuft kultiviert. Wir dürfen keine Papiere kontrollieren. Wenn die Papiere nicht in Ordnung sind, wird sie abgeschoben. Das erledigen der Migrationsdienst und die Polizei. Kosaken helfen aber gern, wenn sie irgendwo Illegale entdecken. Bleibt stehen, die Ampel ist rot. Gehorsam warten die drei Kosaken auf Grün. Was hält diese Babuschka, deren Bruder die Ware in dem Betrieb klaut, in dem er arbeitet und die sie hier illegal verkauft, was hält diese beiden davon ab, in Usbekistan zu leben? Sie sind hergekommen, um hier gegen Gesetze zu verstoßen. Moskau ist das Zentrum der Kosaken aus allen Teilen des Russischen Reichs, das heute Russische Föderation heißt. Richtig Zulauf haben die Kosaken erst seit ein paar Jahren. In der Sowjetunion waren Kosaken bedeutungslos, pittoreske Folkloreverbände. 1990 wurde der Kosakenbund wiedergegründet. Es entstanden wieder Kosakenheere. Sie wurden nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von Präsident Jelzin gefördert. Er übertrug ihnen den Grenzschutz. Nicht weit entfernt von Kusminki residiert Pavel Sadoroschny, der oberste Ataman Russlands. Sadoroschny setzt sich seit Anfang der 90er Jahre für die Wiedergeburt des Kosakentums ein. Er hat 2009 den Rat für Angelegenheiten des Kosakentums beim russischen Präsidenten mitgegründet. Als oberster Ataman Russlands kommt Sadoroschny darin eine herausgehobene Stellung zu. Er hat einen direkten Draht zum Präsidenten und er hat unter anderem die Strategie für das Kosakentum miterarbeitet. Sadoroschny sagt, allein auf ihn würden 3 Millionen Menschen hören. Das ist schwer zu überprüfen. Seine Leute seien zur Stelle, wenn es darum gehe, den Zerfall des Imperiums zu stoppen. Wir haben bei uns im Verband 16 verschiedene Kosakenheere. Das westlichste ist das Schwarzmeer-Kosakenheer von Transnistrien. Es steht im Staatsdienst, bewacht die Staatsgrenze von Transnistrien. Es hat die Unabhängigkeit der transnistrischen Moldauischen Republik verteidigt. Wir haben dabei mitgeholfen. 6-7 Leute haben wir bei der Verteidigung der Unabhängigkeit Transnistriens verloren. Transnistrien ist ein Fantasiestaat mit Mafiastrukturen und ohne völkerrechtliche Anerkennung zwischen der Republik Moldau und der Ukraine. Nach dem Zerfall der Sowjetunion spaltete sich der Landstrich von der Republik Moldau ab. Die russische Armee beendete damals den Konflikt. Bis heute stehen in dem schmalen Landstrich russische Truppen. Ich weiß nicht, warum der Staat nicht anerkannt wird. Es wird ja sonst auch alles Mögliche anerkannt, aber nur Schlechtes. Alles Gute wird nicht anerkannt. Pavel Sadoroschny ist 53 Jahre alt und Oberst der Reserve. 1979 hat er die Militärschule in Samarkand absolviert. Die Stadt gehört heute zu Usbekistan. 2000 hat er an der Universität des Verteidigungsministeriums ein Jurastudium abgeschlossen. Parallel dazu machte Sadoroschny Karriere in der Kosakenunion. 2008 wurde er zum obersten Ataman gewählt. Der Kosak ist mutig, stark, bereit, den Erniedrigten zu helfen, den Elenden, den Witwen und Waisen. Und er ist bereit, seinen Staat zu verteidigen. Kosakentum ist ein von Gott gewolltes Gewerbe. Unsere Historiker haben das erforscht und sind zu diesem Ergebnis gekommen. Es erfüllt genau eine Funktion, den Glauben und das Vaterland zu verteidigen. Sadoroschnys Büro ist klein. Ein Schreibtisch, ein Tisch, Stühle, ein Schrank, ein Regal. An der Wand Ikonen. Ein Bild des Zaren, mehrere Kalender. Der Ataman trägt Uniform. Braune Jacke, blaue Hose, Streifen, Stiefel. Ihr Deutschen seid auch schon vom Westen verdorben und denkt, dass alles käuflich ist. Aber wir dienen dem Staat aus Pflichtgefühl. Die Kosaken haben dafür nie Geld genommen. Niemand finanziert uns. Wir leben von unserem Kosakenschweiß. Auf der Internetseite der Kosakenunion prangt der Slogan für Glaube, Zar und Vaterland. Das Ganze steht auf der schwarz-gelb-weißen Zarenflagge. Glaube und Vaterland, damit liegt Pavel Sadoroschny ganz auf der Linie des Kreml. Die Krise der 90er Jahre, als Banden das Land unter sich aufteilten und die Bevölkerung mit Lebensmittelmarken ernährt wurde, hat tiefe Spuren hinterlassen. Demokratie und Liberalismus stehen bei vielen Russen für Chaos und Zusammenbruch. Reaktionäre Wertvorstellungen versprechen Stabilität. Daraus setzen Putin und die Seinen. Und sie finden in Atamanen wie Sadoroschny und der orthodoxen Kirche Mitstreiter. Ihr Bündnis wird befeuert durch verletzten Großmachtstolz. Die Sowjetunion war im Kalten Krieg gefürchtete Atommacht. Das unabhängige Russland erleben viele als Versorgungsfall. Russland war immer ein Imperium und wird immer ein Imperium sein. Viele Kosaken haben sich das mitunter rüpelhafte Auftreten des russischen Präsidenten zu eigen gemacht. Dahinter steht die Absicht, Russland als etwas Besonderes darzustellen und es von Europa und dessen Werten abzugrenzen. Sadoroschny steht auf und nimmt ein dickes, braunes Buch aus dem Schrank. Es reiche, wenn der Mensch zwei Bücher gelesen habe, sagt er. Als erstes natürlich die Bibel. Und diese Überlieferungen aus dem Leben der Heiligen, sie erzählen uns, wie man zu leben hat. Wie man Gott und die Eltern ehren muss. Sadoroschny meint das ernst. Daran besteht kein Zweifel. An erster Stelle muss Erziehung stehen. Wenn jemand keine Erziehung erhalten hat, aber Bildung, dann macht ihn das hinterlistig und raffiniert. So jemand weiß, wie man ein Verbrechen begeht und sich der Strafe entzieht. Ein ganz schrecklicher Mensch. Bildung ist zweitrangig. Deshalb erziehen wir unsere Kinder, so wie mein Vater es bei mir gemacht hat. Mich kann niemand vom rechten Weg abbringen. Und dieser Weg führt nicht nach Westen. Sadoroschny ist überzeugt, dass freie Gesellschaften schwach und dumm sind. Ich habe meine festen Vorstellungen, meine festen Sichtweisen. Ich weiß, dass der Liberalismus zum Tod der Menschheit führt, zum Ende der Menschheit. Sagen wir es direkt. Es gibt keine liberalen Werte. Jeder halbwegs vernünftige Mensch, der über die virtuelle Welt hinausschaut, versteht das. Dass liberale Werte falsche Werte sind. Alle wahren Werte sind in den beiden Büchern enthalten. In den Überlieferungen der Heiligen und in der Heiligen Schrift. Alles andere ist Staub, den niemand braucht. Wir kehren wieder zum Faschismus zurück. Europa fordert heute Schwulenparaden. Wir aber wissen, dass Hitler dank solcher Schwulenparaden an die Macht gekommen ist. Seine Sturmtruppe, die SA, wurde mit solchen Leuten aufgefüllt. Sie sind grausam, sie töten, ohne nachzudenken. Das ist es, was Europa heute droht. Wir in Russland haben unseren genetischen Code. Das ist das Gewissen. Wir messen alles mit dem Gewissen. Wenn der Mensch sein Gewissen verliert, ist er ein schrecklicher Mensch. Und in der liberalen Demokratie hat das Gewissen keinen Platz. Dort gibt es den Begriff des Gewissens nicht. Das ist schrecklich. Es tut uns leid, dass Europa vielleicht verschwindet. Ich glaube, es wird erneut eine Mission des russischen Volkes und der Kosaken geben, wie im Zweiten Weltkrieg. Wir werden Europa noch einmal befreien müssen. Wie ernst einigen Kosaken das ist, wird im Nordkaukasus deutlich. Die Republiken dort gehören zur Russischen Föderation. Viele Bewohner dort sind Moslems, haben dunkle Haare, braune Augen. Viele Russen nennen sie verächtlich Schwarze und hassen sie. Während sich Sadoroschny in Moskau noch halbwegs diplomatisch gibt, ist Juri Tschurikow, der Ataman der Kaukasus-Kosaken, Direktor. Es heißt, die Russen hätten den Kaukasus besetzt, aber das ist eine Lüge. Die Russen haben den Kaukasus nicht erobert, sie haben sich nur zurückgenommen, was ihnen gehört hat, und dabei die Kosaken unterstützt. Tschurikow lebt in Pjatigorsk, einer mittelgroßen, ruhigen Stadt in den Ausläufern des Nordkaukasus. Pjatigorsk ist ein Kurort, doch Ataman Tschurikow ist alles andere als entspannt. Inguschetien, Dagestan und Tschetschenien sind nicht weit. Alles muslimisch dominierte Gebiete. Der Krieg mit Tschetschenien, aber nicht nur mit Tschetschenien, mit dem gesamten Kaukasus, hat vor 240 Jahren begonnen und wird niemals enden. Es ist nur gerade mal wieder eine Pause. Schreiben Sie bloß nicht Krieg mit Tschetschenien. Es ist ein Krieg mit dem ganzen Kaukasus. Tschurikow ist unrasiert. Er trägt keine Mütze. Eine schwarze Hose ohne Streifen, darüber eine schwarze Tuchjacke mit Schulterstücken. Stolz zeigt er darauf. Die habe ihm noch Jelzin verliehen, damals, als der Präsident die Kosaken wieder hoffähig gemacht hat. Tschurikow sieht die Kosaken im Kaukasus als Speerspitze eines langen Krieges mit den Muslimen. Zum altiranischen Frühlingsfest Nevros sind das letzte Mal 320.000 Muslime zum Gebet nach Moskau gekommen. Deshalb wurde ganz Moskau in Alarmbereitschaft versetzt. Stellen Sie sich bloß mal vor, was passiert wäre, wenn die Waffen gehabt hätten und Richtung Kreml marschiert wären. Uns hat gerettet, dass die alle unterschiedlicher Nationalität sind. Wenn die alle eine Nationalität wären, hätte der fünfte Kaukasuskrieg begonnen. Kosaken sind in Russland immer dabei, wenn es zum Krieg kommt. Kosaken kämpften in Tschetschenien. 2008 plünderten einige von ihnen in Georgien. Wir haben vor nichts Angst. Angst haben nur, entschuldigen Sie den Ausdruck, die Itzigs und die ganzen von sonst wo dahergelaufenen. Wenn die Kosaken die Möglichkeit bekämen, im Kaukasus für Ordnung zu sorgen, wäre hier schon Ordnung. Dann gäbe es schon längst keine Anschläge mehr, keine kriminellen Banden, keine Entführungen, keinen Drogenhandel. Aber der Kreml lässt uns nicht. Der ist ja auch voll mit Juden. Putin hat versucht, gegen sie vorzugehen, aber ich fürchte, es gelingt ihm nicht. Wir haben ihm geschrieben, dass wir bereit sind, ihm zu helfen. Denn die Lage im Land gefällt uns nicht. Die Macht der Oligarchen gefällt uns nicht. Wir hätten gern, wie in Schweden, einen mittleren Nationalsozialismus. Владыку Eine Wiese im Norden Moskaus. Ringsum stehen graue und braune Hochhäuser. Bis zu 22 Stockwerke sind sie hoch. Ein Samstag. Etwa 20 Kosaken haben sich versammelt. Sie sind als Gruppe aus der Provinz in die Stadt gezogen, pflegen dort im Wesentlichen Brauchtum. Bei ihnen darf nur mitmachen, wer Kosaken als Vorfahren hat. Die meisten tragen altertümliche, lange, schwarze Mäntel. Am Revers silberne Patronen. Ihre Hosen haben rote Streifen. An Gürteln hängen Dolche und Säbel. Ihre Pelzkappen halten die Kosaken in der Hand. Einige haben Uniformen an oder Tarnanzüge. Der Pope trägt Sonnenbrille und hält ein Kreuz in der Hand. Ein zweiter schwenkt ein Weihrauchfass. Wir müssen unsere Heimat lieben, sie verteidigen und unsere Kinder in den besten Traditionen derer erziehen, die in die Geschichte, in die Ewigkeit eingegangen sind. Wir müssen die heilige russische Sache wieder auferstehen lassen. Der Altar ist auf einem Campingtisch aufgebaut. Dahinter steht ein Kosake und hält eine Ikone in die Höhe. Demokratie bedeutet, dass alles erlaubt ist. Und das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille sind bestimmte Gesetze. Das ist das Prinzip der Welt, des Kosmos. Demokratie wollen wir nicht. Freiheit ist, wenn der Mensch der Sünde widerstehen kann. Wenn man aber alles ungestraft machen kann, dann ist das nicht Freiheit, sondern Willkür. Die Kosaken stehen mit ihren Dolchen bereit, die Grenzen des Landes zu verteidigen. Die Grenzen des Vaterlands mit seinem orthodoxen Glauben. Wir beten. Neben dem Altar haben die Kosaken einen Parcours abgesteckt. Mit roten, blauen und weißen Fähnchen, die Farben der russischen Flagge. Sie haben Speere dabei und Wurfspieße, Peitschen und Säbel. Ihr Anführer heißt Alexander Karpow. Er ist stattlich, trägt die Kosakenkluft in blau mit rotem Streifen. Der Wind weht seinen Scheitel ein wenig zur Seite, sein Hinterkopf ist rasiert. Er bekreuzigt sich, verneigt sich vor der Ikone, bekreuzigt sich erneut. Wir sind einfach ein tiefgläubiges Volk. Wir begehen deshalb auch alle Feste gemeinsam mit der Kirche. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, ohne Gottesdienst. Wenn wir unsere Kosakenfeste feiern, ist immer ein Priester dabei. Wir fangen immer mit einem Gebet an. Im Gras liegt ein Säbel. Ein Mann in dunkler Hose mit gelbem Streifen, breiter Militärmütze und grünem Uniformrock schiebt die Stiefelspitze darunter, wirbelt die Waffe durch die Luft und fängt sie. Dann noch schnell zwei, drei Wirbel aus dem Handgelenk. Der Säbel blitzt in der Luft. Mit Säbeln hantieren können hier fast alle. Einer der Organisatoren ist Andrei Schalnow, schwarzer langer Mantel, Dolch am Gewande, schwarze Pelzmütze. Im zivilen Leben arbeitet er im Tourismus und als Türkischlehrer. Wir werden jetzt die Regeln erklären und rufen alle Teilnehmer zusammen. Dann geht's los. Die Regeln sind einfach. Es treten immer zwei Kosaken gegeneinander an. Ein Dritter gibt das Startsignal. Er hebt den Säbel, dann saust der Säbel herunter und die beiden Kosaken laufen los. Sie werfen sich ins Gras, rollen ab, springen auf, machen Liegestütze. Sie greifen eine Kalaschnikow, robben ein paar Meter mit der Waffe, springen auf, laufen weiter, nehmen einen Säbel und zertrümmern ein paar in den Boden gerammte Stöcke. Dann dreschen sie auf eine Reihe Wasserflaschen ein, versuchen sie mit einem Hieb in der Mitte zu zerteilen. Am Rand versucht eine Frau mit einer langen Peitsche Holzstücke zu treffen. Sie hebt die Peitsche hoch. Habe ich jemanden getroffen? Und blickt sich unsicher um. Beim zweiten Versuch trifft sie das Holz. Die Männer nicken anerkennend und erleichtert. Solche Vorführungen seien in Ordnung, sagt Andrei Schalnow. Aber an den eigentlichen Kampfspielen dürften Frauen natürlich nicht teilnehmen. Ein Mann ist halt ein Mann. Kämpfen ist Männersache. Natürlich. Oder sollen etwa Frauen kämpfen? Es ist bei uns wie früher bei den Kosaken. Früher, als die Kosaken zum Armeedienst gingen, blieben Frauen, Kinder und Alte in den Dörfern. Wenn dann jemand das Kosakendorf angriff, konnte auch eine Frau ein Gewehr in die Hand nehmen und anstelle des Mannes kämpfen. Im Prinzip ist das dann akzeptabel. Aber vor allem soll der Mann kämpfen. Seine Frau ist an diesem Tag zu Hause geblieben, mit dem Kind. Bisher habe ich nur eins, aber das ist erst der Anfang. Ich will drei. Nun greift ein Vierjähriger zum Säbel. Die Waffe ist länger als er. Mit beiden Händen hebt er sie hoch, schwingt sie unbeholfen über dem Kopf. Die Erwachsenen freuen sich. Alexander Karpow, der Anführer dieser Kosakengruppe, rollt eine purpurfarbene Fahne mit einer Ikone der Gottesmutter aus. Zuerst redet er ungefragt über Homosexuelle, dann erläutert er den Sinn der Veranstaltung. Ein Kosak muss bereit sein, die Heimat, die Familie und den Glauben zu verteidigen. Und dafür bereiten wir uns bei solchen Veranstaltungen und Trainings vor. Für Familie, Heimat und den orthodoxen Glauben geht jeder Kosake ohne zu zögern in den Kampf und gibt sein Leben. Zurück zur Metrostation am Rande Moskaus. Nach 3 Stunden ist die Patrouille zu Ende. Die Männer sind zufrieden. Sie haben den Schwarzafrikaner mit den Prospekten erschreckt, eine Reklameverteilerin vor einem Supermarkt verscheucht, die Usbeken mit den Kräutern eingeschüchtert, einen 90-Jährigen, der Blumen verkaufen wollte, nach Hause geschickt und eine Oma mit selbstgestrickten Socken vertrieben. Nur der Nussverkäufer ist ihnen durch die Lappen gegangen. Nicht schlimm. Die Ordnung an der Metrostation Kusminki ist für kurze Zeit wiederhergestellt. Wir können überall Ordnung schaffen, wenn man uns lässt. Wenn uns Angela Merkel ruft, kommen wir auch nach Deutschland und helfen dort, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Denn dort gibt es ja auch Probleme mit der Migration. Die EU leidet unter ihrer Offenheit. Und da kann man uns hier als Beispiel nehmen. Also, Sie können sich an uns wenden. Russlands Gotteskrieger. Renaissance des Kosakentums. Ein Feature von Thomas Franke. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Es sprachen Reinhard Virchow, Josef Tratnik, Matthias Hase, Volker Niederfahrenhorst, Jochen Langner, Bernd Blömer und Ilse Strambowski. Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Anne Bartel. Regie: Wolfgang Rindfleisch. Redaktion: Hermann Theissen.